Hallo, wir sind Fischer und Göbel mit dem Marabu-Flashback. Ein Fest ist da zum Tanzen und nicht zum Traurigsein. Im Großen und im Ganzen ist man verliebt zu zwei. Ein Mund kann nicht alleine nur zum Sprechen sein. Du weißt schon, was ich meine, drum lade ich dich ein. Heut den Rat. Siehst du das Schild verboten, dann mach die Augen zu. Die anderen sind die Dummen, der Klügere bist du. Der Marabu-Flashback, Marianne Rosenberg mit Karneval. Außerhalb von Köln und Mainz hat es wahrscheinlich kaum jemand mitbekommen, aber wir sind seit dem 11.11., genau 11.11 Uhr, wieder in der närrischen fünften Jahreszeit. Deshalb der Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel heute zum Thema Verkleidungen aller Art, Masken, Männer in Kostümen. Ja, mit Gaddafi ist ja nun der berühmteste Vertreter der Gattung, alter Mann in Kostüm, von uns gegangen worden. Ja, ein weiterer prominenter Vertreter der Gattung, Berlusconi in Italien. Er hat ja gern den Latin Lover gegeben und gibt ihn immer noch, ist nun nicht mehr Regierungschef. Göbel, da bleibt uns ja eigentlich nur noch einer. Ein alter Mann im Kostüm, der Papst. Ja, den wird man wohl so schnell nicht los. Da hilft nur eins, Pappnase auf, Clown sein. Hier ist Jürgen Walter. Clown sein, wer möchte nicht manchmal ein Clown sein, dem selbst die Kinder vertrauen. Clown sein, Weises und Dummes herausschreien, Gut unter Schminke versteckt. Wer möchte nicht manchmal ein Clown sein? Möchte nicht geliebt sein? Clown sein, frag doch mal, wer von den Größen hätte nicht gern so große Schuhe? Möcht nicht sein Herz mal entblößen, schaut ernst den Lachenden zu. Jeder Clown braucht ein eigenes Gesicht, das es einmal nur gibt. Er kann schön sein oder auch nicht und wird dennoch von dir geliebt. Und mit den anderen leben, das ist, was ich an ihm rühm. Clown sein, wie andere klettern und schweben, freundlich auch ohne Kostüm. Da möchte ich manchmal ein Clown sein und möchte geliebt sein. Clown sein, eigene Schwächen erkennen und zeigen, dass es sie gibt. Clown sein, schützen und zärtlich benennen alles, was lebt, was man liebt. Jeder Clown braucht ein eigenes Gesicht, das es einmal nur gibt. Er kann schön sein oder auch nicht und wird dennoch von dir geliebt. Clown sein, ein Clown. Clown sein von Jürgen Walter in einem Marabu-Flashback. Um Karneval geht's. In diesem Flashback um Männer in Kostümen. Wir werden uns natürlich im Laufe dieser Sendung in einen Selbstversuch stürzen und uns auch verkleiden. Ja, die Maske der Elektra von Sophokles. Vom Deutschen Theater, da haben wir nämlich einen schönen Bildband darüber. Und Elektra ist insofern auch ganz passend, da ja in der Antike auch Männer die Frauenrollen gespielt haben. Insofern. Dem werden wir gerecht. Genau, hier ist auch eine antike Platte gleich, The Flock und Clown. Come see the bullets fly. What caused the blood red sky? It just was the same. Geigten kräftig. Wir haben immer mal diskutiert, ob City am Fenster abgeschrieben haben von The Flock. Kann das sein, Göbel, was meinst du? Ich denke wahrscheinlicher als umgekehrt. Jedenfalls war das gepflegter Jazzrock der 70er Jahre. Wir setzen noch eins drauf. Hier ist King Crimson mit Circus. Frequenzen, Zirkus, ein Flashback zum Schutz der Zivilbevölkerung, Männer in Kostümen und natürlich darf David Bowie in diesem Flashback nicht fehlen, denn... Kein Flashback ohne Bowie und er passt auch zu unserer Maskensendung sehr, sehr gut, denn er hat sich vor allem auch in den 70er Jahren in immer neuen Bühnenfiguren immer wieder neu kostümiert, immer wieder neu erfunden und verkleidet. Hier ist David Bowie und Fame. Männer in Kostümen, Karneval, kein Flashback ohne Bowie. Ich denke, das ist eine Argumentationskette. Fame war das, zusammengeschrieben mit John Lennon übrigens. Genau. Am 11.11. hat ja nicht nur die Karnevalssaison begonnen. Den Tag haben auch viele Paare genutzt, um zu heiraten. Ob es Glück bringt, wissen wir nicht. Es war ja der 11.11.2011. Auf jeden Fall werden viele frisch gebackene Paare jetzt in die Einrichtungshäuser rennen und sich unter Stress die Wohnungen einrichten. Anregungen können Sie sich bei Roxy Music unter anderem holen. Hier ist In Every Dream Home a Heartache. In every dream home a heartache. And every step I take takes me further from heaven. Is there a heaven? I'd like to think so. Standards of living, they're rising daily. But home, oh sweet home, it's only a saying. From bell push to faucet, in smart town apartment, the cottage is pretty, the main house or palace, penthouse perfection. But what goes on, what to do there, better pray there. Open plan living, bungalow ranch style, all of its comforts seems so essential. I bought you mail order, my plain wrapper baby. Your skin is like vinyl, the perfect companion. You float in my new pool, deluxe and delightful. Inflatable doll, my role is to serve you. Disposable darling, can't throw you away now. Immortal and life-size, my breath is inside you. I'll dress you up daily and keep you till death size. Inflatable doll, lover ungrateful, I blew up your body, but you blew my mind. So, der Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel heute zu Verkleidung, Kostümen, Männer in Kostümen und Masken. Wir kommen jetzt zum Selbstversuch, wie angekündigt. Ich bin auch schon ganz schön aufgeregt. Also wir werden jetzt versuchen, mir die Maske der Elektra anzulegen aus dem Bildband über das deutsche Theater. Elektra, bekannt, antikes Stück von Sophokles. Und in der Antike standen ja auch in den Frauenrollen Männer auf der Bühne. Wir brauchen für diese Maske die Teintfarben: Gesicht, Ohren zart weiß, die Augenpartie dunkelbraun, der Körper zart weiß und dann natürlich für das Gesicht eine Stoffhalbmaske aus Leinen, eine Stoffglatze mit Applikation. Auch die sollte eigentlich hell sein, wir haben aber nur eine dunkle. Ja, genau. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird das Ganze bei uns ein bisschen dunkler werden. Ich bin mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Sie setzen jeden Abend eine Maske auf und sie spielen, wie die Rolle es verlangt. An das Theater haben sie ihr Herz verkauft. Sie stehen oben und die Enten schauen sie an. Sie sind König, Bettler, Clown im Rampenlicht. Doch wie's tief in ihnen aussieht, sieht man nicht. Er muss stark sein und kämpfen für das Recht. Doch oft ist ihm vor Lampenfieber schlecht. Alles ist nur Theater und ist doch auch Wirklichkeit. Theater, das Tor zur Fantasie. Theater, Theater, nur der bleibt dir treu, der dich vor Leidenschaft liebt. Katja Epstein im Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel, Theater. Ja, und ich werde gerade richtig schön geschminkt von Fischer. Ich habe die Anleitung hier. Das Gesicht wird zart weiß, die Augenpartie dunkelbraun geschminkt. Es geht um die Maske der Elektra. Unteres Augenlid roter und schwarzer Strich, die Lippen hell ohne Kontur. Dann die Hände, Göbel, die werden mit roter, schwarzer und weißer Farbe vogelkrallenartig nach der Anatomie stark geschminkt. Fingernägel, schwarzer Nagellack und das ganz, ganz Wichtige, die Glatze, mal schauen, ob ich das hinbekomme. Die wird zu einer schönen Kopfform gebunden. Göbel, das geht bei dir natürlich wunderbar. Die umgebundene Maske muss schnell lösbar sein, weil in der Vorstellung für einen Moment mit ihrer Abhebung gearbeitet wird. Voila, da wollen wir mal schauen. Ich bin fertig. Frank, schau. Ja, wenn ich also so in den Spiegel schaue, irgendwas ist da schiefgegangen. Also ich sehe weniger aus wie Elektra, sondern eigentlich eher mehr wie so ein Bankräuber. Wir hatten halt keine helle Maske, da bleibt nur die dunkle Maske. Aber ihr könnt euch das Ganze angucken auf unserer Webseite www.radiomarabu.de. Da haben wir das Ganze fotografiert. Klick und Klack. Ja, und das Gute daran ist ja auch, die Persönlichkeitsrechte bleiben gewahrt. Das Recht am eigenen Bild ist ja in der heutigen Zeit auch ganz wichtig. Kommen wir jetzt passend zum Theater zu unserer Rubrik Brecht hat Recht. Ich zitiere aus den Geschichten vom Herrn B. die Kehrseite. Mit dem Komponisten Paul D. hatte Herr B. eine Oper über einen antiken Feldherrn geschrieben. Sie fand wenig Anklang bei den Kritikern. Diese rügten, dass der antike Feldherr nicht richtig verurteilt würde. Auch verletzte die häufige Verwendung von Schlagzeug ihre musikalischen Gefühle. Sie brachten ihr Unbehagen an die Öffentlichkeit. Die Regierung griff ein. Herr B. wurde zu einer Diskussion über seine Oper gebeten. Sie dauerte 6 Stunden. Herr B., der es liebte, über seine Arbeiten zu diskutieren, hörte mit großem Interesse die Argumente der Regierung. Er änderte seine Oper sogar an einigen Stellen. Als Herr B. die Sitzung verließ, stürzte ein findiger Journalist auf ihn zu und rief: Ist es nicht unerhört, dass die Regierung 6 Stunden mit Ihnen über Ihr Stück diskutiert? Herr B. dachte nach und antwortete: Können Sie mir eine andere Regierung nennen, die bereit ist, mit mir 6 Stunden über ein Stück zu diskutieren? Brecht hat Recht. Musikalisch passend dazu jetzt keine Oper, sondern Musik von Slade. Und zwar eine Version des Titels von Brecht und Weil, The Shape of Things to Come, zu finden auf dem 1. Slade-Album. Musik Slate und The Shapes of Things to Come im Marabu Flashback mit Fischer und Göbel, heute zu Verkleidungen, Masken, Männer in Kostümen. Da kommen wir jetzt zu Nina Hagen. Moment mal, Fischer, die Sendung hat doch den Titel Männer in Kostümen. Ist Nina Hagen nicht eine Frau? Könnte sein, wir lassen das unsere Redaktion überprüfen. So schnell kann keine Liebe vergehen, die so groß ist und so wunderbar. Wir haben beide denselben Stern und dein Schicksal ist auch meins. Du bist mir fern und doch nicht fern, denn unsere Seelen sind eins. Und da wird einmal ein Wunder geschehen. Und ich weiß, dass wir uns wieder sehen. Keine Liebe vergehen, die so groß ist und so wunderbar. Wir haben beide denselben Stern, dein Schicksal ist doch meins. Du bist mir fern und doch nicht fern, denn unsere Seelen ist dein. Glauben müsste, dass mich niemand liebt, dass es nie für mich ein Glück mehr gibt. Ach, wär das schwer. Schiede Bienen, schiede Sims, Sam, ja, Sims, Pämen, am Bitschinchen. Liebe dich, wär das Leben ohne Sinn für mich. Doch ich weiß mehr. Hagen, Zara. Achtung, die Recherche hat ergeben, Nina Hagen ist eine Frau. Ja, das deckt sich auch mit meinen Erinnerungen. Ich habe nämlich als junger Bursche Nina Hagen mal in einem DDR-Fernsehfilm gesehen. Das muss so in zweiten Hälfte der 70er Jahre gewesen sein und da war sie halb nackt in einer Szene, also barbusig und ich muss sagen, sie hatte sogar ganz ansehnliche Brüste. Damit haben wir das geklärt, bleiben aber zweideutig. Marilyn Manson hat diese Zweideutigkeit, dieses Spiel, auch in seinem Namen ausgedrückt. Männer in Kostümen. Bunter ging's nicht. Six Six Sputnik aus den 80er Jahren. Besonders bunte, fantasievolle Kostüme hatten ja auch die Beatles auf dem Cover ihrer legendären LP Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band an. Und ja, von dieser legendären Platte hören wir jetzt ein Stück im Marabu Flashback mit Fischer und Goethe. The Hendersons will all be be there. Late of Pablo Bank is there. What a scene. Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. The celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. Let us K and H assure the public their production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances the waltz. Take on solid ground. Ding ding, some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight, Mr. Kite is topping the bill. Die Beatles waren das. Und ich habe Göbel jetzt soweit so gut wieder abgeschminkt. Die Maske der Elektra, ich habe ihn davon befreit. Wenn ihr sie aber nochmal sehen wollt, auf unserer Homepage www.radiomarabu.de. Ja, ganz gelungen ist dieses Experiment wohl nicht, wie man sich genau auf eben dieser Seite überzeugen kann. Aber Fischer ist ja auch kein ausgebildeter Maskenbildner. Insofern denke ich, geht das in Ordnung. Das Ergebnis ganz achtbar. Und wir lieben das Theater. Und wer ist der größte Theaterdichter aller Zeiten? Shakespeare. Genau, Shakespeare. Und sein berühmtestes Stück ist Romeo und Juliet. Auch Vorlage für einen Song der Dire Straits. I love struck Romeo. Sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack. He's underneath the window, she's singing, Leila, my boyfriend's back. Shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet, and you exploded into my heart. And I forget the movie song. When you gonna realize it was just a time was wrong, Juliet. Come up on different streets, they both were streets of shame. Both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him, Juliet, when we made love. gotta love you like stars above. I love you till I die. There's a place for us. You know the movie song. When you gonna realize it was just that the time was wrong, Julia. Can't do the talks like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat. Bad company. And all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julia, I do the stars with you anytime. Now, Julia, when we made love, you used to cry. I said, I love you like the stars above. I love you till I die. And there's a place for love. You know the movie song. When gonna realize it was just that the time was wrong, Julia. And a love struck Romeo. Sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find a convenient street light, steps out of the shade and says something like, you and me, babe, how about it? Fall nach Shakespeare, Romeo und Juliet. Ja, Goebel, wer hat gesagt, man kann sich von Shakespeare unterscheiden durch Fehler? Ich glaube, das war Peter Hacks, oder? Steuern wir ja glatt auf eine neue Rubrik zu. Genau, nach Brecht hat Recht, jetzt Flachs mit Hacks. Mehr dazu im Weihnachtsflashback und jetzt noch Life is a Carnival. Hier sind The Band. Es verabschieden sich Fischer und Goebel. You can walk on the water, drown in the sand. You can fly off a mountaintop, anybody can. Run away, run away, run away, run away. It's the restless age. Look away, look away, look away, look away. You can turn the page. Hey, buddy, would you like to buy a watch for you to see? Here on the street. Got six on each. Two more at my feet. Life is a carnival. Believe it or not. Life is a carnival. Two bits a shot. Saw a man with a chance in the third degree, trying to deal with people you can't see. Take away, this house of mirrors. Give away, all the souvenirs.